Im Nordwesten des Ruhrgebiets, im Duisburger Stadtteil Bruckhausen, spielt Ulrich Lanz Entführungsgeschichte. In den 1960er Jahren war Bruckhausen ein sogenanntes Gastarbeiterviertel. Günstiger Wohnraum in der Nähe zum Arbeitgeber, dem Stahlriesen ThyssenKrupp, zog viele Menschen an. Heute ist Bruckhausen ein Stadtteil der Konflikte und Widersprüche. Ende 2014 gab es einen Ausländeranteil von 49,8%. Mehr als ein Drittel der Wohnungen stehen leer. Viele Fenster sind mit Pappe vernagelt und mit Gittern versehen. Feinstaub- und Lärmbelästigungen sind hoch. In den letzten Jahren wurden 170 gründerzeitliche Wohnhäuser abgerissen. Etwa 1500 Personen mussten ihre Wohnungen verlassen, vor allem Migranten, alteingesessene Bruckhauser und Hartz-IV-Empfänger. Einige Bürger harren in ihrem Viertel aus, während um sie herum die Planierraupen ihre Arbeit tun. Nach dem Rückbau soll eine große Grünanlage entstehen. Was für die einen die Aufwertung des Viertels ist, halten die anderen für Zerstörung. Vieles, was Ulrich Land in seinem Krimi erzählt, ist nicht frei erfunden, so hat es die hochbetagte Frau Hoffmann gegeben. Sie hat nach ihrer Umsiedlung noch wochenlang in der leergeräumten Wohnung gehaust, die sie nicht im Stich lassen wollte und konnte. Von den letzten noch verbliebenen türkischen Nachbarn wurde sie mit Essen versorgt. Bruckhausen, Schimanskis Revier, Günter Wallraffs Wohnort, als er als Türke Ali bei Thyssen Staub aufwirbelte, und nun in unserem Krimi Ort einer Entführung, einer Geiselnahme. Wieland! Häuserkampf. Wieland! Kriminalhörspiel von Ulrich Land. Hast du den Impuls gefühlt? Guck dir die Augen an, da ist kein Funken Leben mehr drin. Oh Mann, die ist... Oh nein! Aber was macht die überhaupt hier? Die Typen von der Sanierungsgesellschaft haben sie doch schon vor 4 Wochen in eine andere Wohnung geschoben. Wieso finden wir die alte Hoffmann also hier? In der alten Wohnung? Sag ich doch. Du hast überhaupt keine Ahnung, was hier eigentlich abgeht. Hallo? Hallo? Ja, hier liegt eine Frau. Die ist... Bülent Arslan. Die Frau, die ist tot. Duisburg, Bruckhausen. Bayreuther Ecke, Heinrichstraße. Ja, genau, im Abrissviertel, ja. Okay, danke. Sie machen alles platt. Die Ruhrpott-Ikone überhaupt. Es gibt, glaube ich, keinen Hochofen, der öfter fotografiert worden ist. War ja auch die Superperspektive, wie er da stand. Genau in der Mitte, wenn man durchs Spalier von den alten Ruhrpott-Häusern in der Dieselstraße kommt. Richtig schöne Gründerzeitfassade. Und dann vorne am Ende, der Hochofen vom Himmel. Schimanski-Hochofen. Keine Ahnung, wie viele Szenen aus den alten Folgen die da gedreht haben. Jetzt ist er Schutt und Asche. Tja, Zug der Zeit. Auch der Hochofen muss neu entweichen. Sagen Sie, ich kenne Sie irgendwoher. Sind Sie nicht auch hier von Bruckhausen? Ja. Sie haben doch vor ein paar Jahren dieses Buch geschrieben. Türke zwischen den Welten, stimmt's? Ja, richtig. Und in einer von den Aktiven in der Duisburg-Nord-Initiative. Damit ihr nicht einfach machen könnt, was ihr wollt. Zum Beispiel die Dieselstraße platt machen. Glauben Sie, mir macht der Job Spaß? Niemand reist gerne ab. Oh, mir kommen die Tränen, Herr Schröder. Ich habe großes Mitleid mit der Duisburger Projektgesellschaft. Oh. Besonders mit Ihnen, dem armen, geplagten Abrissmeister, der nicht abreißen will. Also bei aller Melancholie, aller Ruhrpott-Romantik. Thyssen braucht den Platz von dem alten Schätzchen da. Es hat einfach ausgedient. Ein Hochofen hält nun mal nicht ewig. Ja, und die Häuser, aber das wissen Sie doch alles. Sie sind doch an vorderster Front mit dabei. Weil ich verdammt nochmal nicht zum zweiten Mal meine Heimat verlieren will. Erst mein Dorf im Taurus, dann lande ich hier, hab irgendwie Fuß gefasst, weil Bruckhausen ein bisschen wie die Türkei ist. Ein Dorf im Ruhrpott. Nachbarschaft, Tee trinken, Südlatsch und die türkische Quitten an jeder Ecke. Das will ich nicht noch einmal verlieren. Ja, aber jedes dritte Haus stand leer, wie Sie wissen. Kein Mensch wollte noch einen Cent hier investieren. Die Wohnungen waren nicht mehr zu vermieten. Alles total runtergekommen. Mit Heimat war's, also wenn Sie ehrlich sind, nicht mehr allzu weit her. Ach, Quatsch. Hier war Leben in der Bude. Solange bis ihr gekommen seid. Saniere und planiere. Runtergekommen. Verwahrlost. Wenn ich das höre. Ihr habt doch selbst das Sanierungs- und Renovierungsverbot erlassen, nachdem ihr unser Viertel zum Abschuss freigegeben habt. Da ist ja auch wohl nicht mehr sinnvoll, dass in ein Viertel investiert wird, das für den Rückbau vorgesehen ist. Seit ThyssenKrupp und ihr Bruckhausen auf Abschussliste gesetzt habt, sind dem Vandalismus Tür und Tor geöffnet. Und anschließend heißt es, die Häuser sind demoliert. Da ist nichts mehr zu machen. Müssen wir, so leid uns das tut, mit der Abrissbirne rein. Und der Denkmalschutz bei etlichen Häusern hier? Was soll's? Hau weg, die Scheiß. Mann, euer Leerstandsstatistiken jedenfalls, die könnt ihr in der Pfeife rauchen. Mal eben die Fenster ohne Gardinen zählen und dann behaupten... Moment. Da waren seriöse Soziologen mit beauftragt. Ach eben, beauftragt. In eurem Sinne festzustellen, dass hier nichts mehr zu machen ist. Dass das Viertel abgerissen gehört. Alles haltlose Unterstellungen. Immerhin haben wir vorher jahrelang Gelder investiert. Und das Resultat? Trotzdem Leerstand. Hoher Ausländeranteil. Sozialhilfeempfänger. Echte Problemzone in unserer Stadt. Ich bin keine Problemzone, verdammt. Ich habe mir ein Häuschen für die Familie gekauft. Stotter seit Jahren den Kredit ab. Baue, saniere und mache und tue. Den Rücken krumm geschuftet. Da steckt mein halbes Leben drin, Mann. Und dann kommt ihr 2007 mit diesem bekloppten Ratsbeschluss rüber. Abriss. Alles kurz und klein. Alles weg. Das ist doch der Wahnsinn. Aber Sie müssen die Gesamtsituation sehen. Das ist ein Viertel ohne Zukunft. In einer schrumpfenden Stadt. Ach, Scheiße. Scheiß Gesamtsituation. Ihr könnt mich mal. Ihr bolzt mir mein Haus unterm Arsch weg. Und ich bin nicht der Einzige, der hier nicht weg will. Eigenheim in der Geisterstadt. Können Sie jetzt noch mal so ein sentimentales Büchlein schreiben? Wobei diesmal dann nicht mehr die bitteren Verhältnisse für das Drama verantwortlich sind, sondern die bösen Duisburger Ratsherren. Sie. Also das darf doch alles nicht wahr sein. Aber wissen Sie was? Jetzt ist Schluss! Oh mein Gott, Senior, bist du wahnsinnig? Du kannst dich doch nicht einfach mitten auf Fahrbahn stellen. Maren, bist du lebensmüde? Das ist aber ziemlich eilig. Hab was zu erledigen. Was denn, wenn ich fragen darf? Hast du mit dem Bestatter gesprochen wegen der Hofmann? Die Bullen haben mich ausgequetscht. Reine Routine, sagen sie. Solange nicht geklärt ist, dass sie nachweislich eines natürlichen... Die Hofmann? Wer soll die denn überhaupt... Zum Beispiel. Was? Ich? Warum sollte ich? Vielleicht wolltest du sie erlösen. Der letzte Samariter, Bruckhausens Ritter von der traurigen Gestalt. Maren, sowas traust du mir zu? Ey, die alte Hofmann hat mir so viel mitgegeben. Hat mich unterstützt bei meinem Buch. Wenigstens sie hat an mich geglaubt. An meine Schreiberei. Hast du dich um sie gekümmert? Seit Wochen, wenn dir das entgangen sein sollte, seit Wochen bringe ich der alten Hofmann Essen rüber. Ja gut, du Nachbarschaftshilfe und ich in der Initiative. Schreibresolution, Beschlussvorlagen, Eingaben. Man kämpfe halt auf einer anderen Ebene um den Erhalt des Stadtviertels und unserer Hütte. Aber jetzt nee, Moment, ich hatte die Bullen am Hals, nicht du. Mann, weil du die Hofmann gefunden hast, Maren. Moment mal, hast du denen was über mich erzählt? Nichts als die Wahrheit. Dass du die Hofmann links liegen gelassen hast, wo sie deine Hilfe gebraucht hätte. Deine ganze lebenspraktische Hilfe, nicht deine politische Unterstützung. Dass du Gefühlseiskeller dich von ihr abgewandt hast, seit sie dir bei deinen ganzen weiteren Versuchen der Welt was Weltbewegendes ins Gewissen zu schreiben, nicht unter die feuchten Arme gegriffen hat. Hat greifen können. Ständig diese Betroffenheit, Sülze. Die bösen Heuschrecken des Großkapitals und der aufrechte linke Prolet mit ostanatolischen Wurzeln. Interessiert sowieso alles kein Schwein. Gastarbeiter in den Schlingpflanzen des Profitinteresses. Thyssen frisst seine Lohnsklaven. Das Drama, der Bleistiftspitzer in den Großraumbüros. Ey, vielleicht liegt's einfach nur an der Qualität deines Geschreibsels. Dann bin eben Türke. Das Sprachliche meine ich nicht. Liege ich dir seit Jahren mit in den Ohren. Es will sich nun mal nicht jeder von jedem hergelaufenen Bühlen sagen lassen, wie grausam die Welt ist. Gott nochmal, es sind doch nicht die mehr oder weniger wohlgesetzten Worte, die zählen. Das Leben, das spielt sich nicht zwischen den Zeilen ab und auch nicht im Terrarium. Mann, ich muss los! Die Gräber halten. anderthalb Scheibenwische. Der hat einen Zettel. Bleibt mir keine andere Möglichkeit, als zu unkonventionellen Mitteln zu greifen. Aha. Unkonventionell. Hört sich nach Arbeit für uns an. Ich weiß ja nicht, ob Sie den Julian Schröder schon vermissen, aber... Schröder? Das ist doch der Stadtteilmanager. Dezernent Reinhardt wird Sie willkommen heißen. Ich melde mich dann per Telefon, keine Sorge, ich rufe an. Sonst wird die Telefonrechnung für die Stadt zu teuer. Also, in 2 Stunden haben Sie Spezialleute am Start. Zuerst mal stellen Sie das Telefon laut. Hier vor mir liegt und friert ein bisschen, weil er kein Hemd anhat. Ist ja aus. Aber dafür Arme und Beine festgebunden. Julian Schröder, Projektgesellschaft Duisburg. Ich muss raus hier und so schnell. Und? Ja, nicht erwischt, Chef. Sein Handy ist auf jeden Fall so ein uraltes Teil. Ohne GPS und Internet. Und er hat das Ding direkt nach dem Auflegen ausgeschaltet. Ach. Busse, Landeskriminalamt. Arslan. Bülent Arslan? Sind Sie nicht der Autor dieses mitreißenden Buches über den kleinen anatolischen... Ich kenne das. Das hat mich echt mitgenommen. Wie es den Knirps ins rußschwarze Duisburg verschlägt. Das ist Ihre ganz persönliche Geschichte, stimmt's? Sie wollen mich doch bloß nur in ein Gespräch verwickeln, um mich orten zu können. Nein, ich meine, wann hat man schon mal einen Bestseller-Autor am Telefon? Bestseller? Quatsch. Gut, lassen wir das. Vergessen wir das ganze ABC polizeilicher Taktik. Wie lautet Ihre Forderung? Hallo? Schon wieder weg. Schneller als die Polizei erlaubt. Ja, wieder von so einem Knochenhandy aus angerufen. Aber ein anderes. Und wieder sofort ausgeschaltet. Also Handyorten ist Essig, ja? Wir wissen nur, dass er in Bruckhausen hockt. Frau Bose, ich weiß, dass das LKA, dass Sie jetzt das Sagen haben. Aber es bringt absolut nichts, wenn ich mich hier mit meinem Kollegen allein auf die Socken mache. Wir können bloß mit der Nadel im Heuhaufen rumstochern. So viel Lavoyage bei einem gestandenen Kripo-Beamten? Ordern Sie mal 200-300schaften, die hier die Häuser und Abrissgruben systematisch durchkennen. Schon im Anmarsch, eine komplette Truppe. Und Sie koordinieren mir den Einsatz vor Ort. Klar, Frau Kollegin. Moment mal ganz kurz. Sie können die Hundertschaften stecken lassen. SEK passt besser. Wie jetzt? Dunkelblauer Kombi mit dem Kennzeichen, was Sie durchgegeben haben. Steht hier, vor einem der Abrisshäuser. Fahren Sie einfach weiter, Thalhammer, und sehen Sie zu, dass Sie hinter irgendeiner Häuserecke eine Position finden, wo Sie sehen können, aber nicht gesehen werden. Das SEK ist so gut wie unterwegs. Bose. Also zum Mitschreiben, Frau. Wie war der Name? Egal. Erstens, sofortige Stopp der Abrissarbeiten. Zweitens, Rücknahme des Ratsbeschlusses zum Abbruch von Bruckhausen. Und drittens, Wiederauffüllen der bereits gerissenen Baulücken. Bose? Ich brauche ganz klipp und klar ein Zeichen, dass sich bei Ihnen was bewegt. Was für ein Zeichen? Kollegen ab, die eben mein Auto angeglotzt haben und jetzt da drüben hinter die Müllcontainer hocken. Und dann, verdammt, lassen Sie sich was einfallen. Reinhardt, veranlassen Sie, dass man die Abrissbagger abstellt. Doch, da brauchen Sie gar nicht den Kopf zu schütteln. Das geht zu machen. Und dann machen Sie dem OB Beine, dass der endlich hier antanzt. Und ich brauche ein vernünftigen Kaffee, nicht diese Amtsplörre. Doch, auch das geht zu machen. Thalhammer. Verlassen Sie Ihre Position, der Bursche hat Sie entdeckt. Das SEK müsste jeden Moment eintreffen. Ich muss jetzt hier meinen Sohn abholen. Niemand hindert Sie daran. Ich habe Ihnen doch schon alles gesagt, was ich über Frau Hoffmann weiß. Darum geht es nicht. Da laufen die gerichtsmedizinischen Untersuchungen. Also dreht sich um meinen Mann. Ey, wenn der durchtickt, da kann ich doch nichts für. Aber Sie könnten vielleicht versuchen, auf ihn einzuwirken. Mhm. Ihn beschwichtigen, wieder auf den Boden der Tatsachen. Je verrückter, desto verbockter. Sie kennen ihn nicht. Keine Chance. Sie scheinen nicht das Gefühl zu haben, dass sie für ihn irgendwie von Bedeutung sind. Da sage ich jetzt nichts zu. Erjan, Süßer! Ihre Beziehung ist, sagen wir... Welche Beziehung? Mama! Hier, Gucken Sie sich mal den kleinen Spinner an. Ist ein tolles Kind. Aber alle Nase lang mit Lungenentzündung. Glauben Sie, mein Mann wäre einmal nachts mit dem ins Krankenhaus? Das bleibt immer an mir hängen. Der Herr der Schöpfung, der zieht's vor, mit seinen Terrarien rumzuspielen. Oder, ja, auch nicht besser, sich auf irgendwelchen Versammlungen rumzutreiben, um die Weltrevolution vom Zaun zu brechen. Die Erde zu retten. Sie sind beide berufstätig, ne? Sie Fuchs? Ich nur ein paar Stunden die Woche, als Apothekenhelferin. Immerhin gibt's ja einen gemeinsamen Sohn. Das könnt ihr ja vielleicht, also, ich meine, vielleicht mein auch... Mein Sohn als nützen. Druckmittel in einem Entführungsfall? Ich glaube, Sie haben Schuss nicht gehört. Gibt denn irgendjemand anders, der Ihren Mann zur Vernunft bringen könnte? Sein Sohn aus erster Ehe vielleicht. Ich kenne ihn nicht. Hat sich abgeseilt, als er erfahren hat, dass ich schwanger bin und Bülent und ich heiraten würden. Hängt, glaube ich, in Oberhausen ab. Mich als Oberbürgermeister ist das auch keine ganz einfache Situation, Herr Lülsdorf. Das kann ich Ihnen versichern, aber natürlich... Ich darf also davon ausgehen, dass Sie keinesfalls auch nur ansatzweise auf die aberwitzigen Forderungen dieses hysterischen Amokläufers eingehen. Nein, ich bitte Sie natürlich nicht. Nur als Argumentationshilfe im Zweifelsfall. Sollten Sie dieses Projekt abblasen, fordern wir, also fordert ThyssenKrupp-Stil, die 35-Millionen-Spende zurück. Auch wenn es schon 7 Jahre her ist, Sie werden sich erinnern, unsere Gelder waren zweckgebunden. Zweckgebunden daran, dass dieses ruinöse Viertel vor unserem Werkstor ersetzt wird durch einen Park. Ja, Sie können sich da ganz auf mich verlassen. Hier stehen auf keinen Fall die Bagger still, bloß weil ein Migrant sein südländisches Temperament nicht unter Kontrolle bekommt. Um aber Ihren Gedanken aufzugreifen, das Zurückziehen einer solchen Spende, Herr Lülsdorf, das würde... mit Sicherheit einen verheerenden Imageschaden für den gesamten Konzern. Ich glaube nicht, dass es Ihre Aufgabe ist, da dürfen sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Im Übrigen haben wir bekanntlich schon ganz andere Imagestellen weggesteckt. Ja, außerdem müsste die Stadt in diesem Fall die anderen 35 Millionen auch zurückzahlen. Die EU-Gelder sind ja an den städtischen Eigenanteil gebunden und die Landesmittel auch. Also an Ihre Gelder. Das ist uns wohl bewusst. Trotzdem stellen wir 35 Millionen nicht mal so eben aus Jux und Dollerei zur Verfügung. Nein, also, das steht doch gar nicht zur Disposition. Die Polizei macht ihre Arbeit. Kann sich nur noch um Minuten handeln, dann ist die Geisel frei. Der Täter gefasst und das Problem gelöst. Also, natürlich wird ein kleiner, unzurechnungsfähiger Türke mit so einer blindwütigen Aktion die städtische Beschlusslage nicht ändern. Und unsere öffentlich-private Partnerschaft, Herr Lülsdorf, soll nicht gefährden. Damit wir uns ganz klar verstehen, Herr Daufen, Sie stehen als Oberbürgermeister persönlich im Wort. Ihre Unterschrift zählt. Sollten Sie diese Unvollendete hier nicht geregelt bekommen, dann wird das Ihre ganz persönliche Duisburger Love Parade. Das garantiere ich Ihnen. Also Sie werden mich entschuldigen, ich muss mich jetzt wieder in den Krisenstab einklinken. Entschuldigung. Ist das SEK jetzt vor Ort? Es ist ausgerückt, aber... Ja, also der Mannschaftswagen meldet komplette Bremssystemblockade. Papiermühlenstraße, Höhe Bekerstraße. Also ein Zweiter ist wohl schon unterwegs, um die Kollegen aufzugabeln und dem Eiltempo nach... Ha! Ja, ist denn das zu fassen? Wir stellen die Aktien! Bewahren Sie bitte Ruhe, Herr Arslan. Soeben ist der OB eingetroffen. Er prüft nebenan im Sitzungszimmer mit dem Stadtplanungsdezernenten, welche Möglichkeiten es gibt, Ihnen entgegenzukommen. Rufen Sie den doch mal rüber, den Daufen. Dann erzähle ich dem mal so ganz haarklein, wie es jetzt hier so aussieht. Herr Daufen! Direkt hinter Ihnen. Also. Der Schöne liegt direkt vor mir und friert ein bisschen. Kein Wunder, dann die ganze Zeit so ohne Oberhemd. Aber dass er friert, das macht ihm nichts. Von ganz was anderem hat er Kopfschmerzen. Holt mich hier raus, um Himmels Willen! Herr Schröder, glauben Sie mir, wir tun unser Möglichstes. Was unserem Schröder nicht gefällt, ist das kleine Tier, das ich mitgebracht habe. Obwohl... So klein ist das auch wieder nicht. Mann, das weißt du auch nicht. Kenn ich mich in Oberhausen aus? Nächste Kreuzung, rechts abbiegen. Fahren Sie, Grebe, Mann, fahren Sie! Die Finger vom Schalter, ohne Martinshorn. Sind Sie noch ganz dicht? Mann, Vollgas, Steinbrinkstraße, ja, genau. Ja, ja, passt, passt, so, jetzt die 17, ja. Ja, Nummer 17, genau. Vielleicht können Sie mal nicht ganz so ruppig bremsen, Grebe. Hm? Geben Sie mir den Daufen. Kein Problem, aber zunächst habe ich noch wen anders für Sie. Hören Sie, keine Spielchen, keine Tricks. Hey, Alter, hör auf mit dem Scheiß. Mischut, bist du das? Mann, Alter, Entführung, Geiselnahme, das ist eine Nummer zu groß. Das geht krass nach hinten los. Mischut, dich gibt's noch? Mein Gott, 6,5 Jahre, fast 7. 7 verlorene Jahre. Ich hab dich so, du hast mir so gefehlt. Weißt du, wie das ist, wenn sämtliche Briefe ohne Antwort bleiben? Ja, wenn du E-Mails schreibst und schreibst. Und genau weil... Komm mir nicht mit deinem verfickten Selbstmitleid und schon gar nicht mit deinen ewigen Vorwürfen. Hab ich denen doch gesagt. Voll kein Bock, dass das alles wieder losgeht. Ewig die gleiche Leier. Ich meine, meinst du, das ist für mich eine geile Geschichte so? Da redst du nach 6, 7 Jahren erstmal wieder mit deinem Alten und wieso? Weil dich die Bullen aus dem Mittagsschlaf holen und meinen so von wegen, dass du helfen musst. Weil dein alter Herr Scheiße baut. Also, Alter, wenn dir was an mir liegt, dann hör auf mit dem Scheiß, okay? Du verstehst mich nicht, ich warte... Ja, ich will's voll gar nicht wissen, Mann, okay? Kann mich gut erinnern, wie du ewig weg warst zu diesen politischen Veranstaltungen oder was. Ich weiß, worum es geht. Bruckhausen, deine Hütte, deine Heimat. Aber juckt mich nicht, Alter. Also pass auf. Jetzt hast du die verdammte Chance zu beweisen, dass dir was an mir liegt. Also mach Schluss mit dem Scheiß. Willst du verstehen mich? Ja oder nein? Okay, Schröder kommt sofort frei, wenn ihr mir die Garantie gebt, dass ihr wenigstens die Finger von unserem Haus lasst. Das ist ein Wort, Herr Aslan. Okay, also Mesut, alles wird gut, mein Sohn. Obwohl, Moment. Daufen, sind Sie noch im Telefonnähe? Na selbstverständlich, ich bin immer für Sie da. Ich will das schriftlich. Eine schriftliche Bestätigung, dass unser Haus unangetastet bleibt. Sicher, kriegen Sie. Das kann ich allerdings nicht allein entscheiden. Also immerhin geht es ja um die Teilrevision eines Ratsbeschlusses. Ja, und das kann dauern. Ja, ich kann sofort zum Telefon greifen und den Rat zu einer Sondersitzung einberufen. Ja, dann können wir sicher morgen oder, also spätestens aber am Montag, da gebe ich Ihnen mein Wort drauf. Das ist ja wohl eine Lachnummer. Mister, tut mir leid, unter diesen Umständen... Ihre Entscheidung, Herr Oberbürgermeister. Also, ich nehme jetzt die Plastikschachtel, ziehe den Deckel ab und dann... Alter, lass es. Ist es doch alles nicht wert. Mexikanische Centro Ruides Eleganz. So, nur ziemlich die giftigsten. Achso, kriege ich sie. Also, Herr Daufen, Sie wollen doch Oberbürgermeister für alle sein. So, für jedes von Ihren Schäflein. Ja? Vor allem für so einen dienstfertigen Mitarbeiter wie Schröder. Also, unser Haus bleibt stehen. Die 3 Häuser in der Heinrichstraße bleiben auch. Macht 4 Häuser gegen einen Schröder. Fertig, finde ich. Also, Sie sind ja... Also, Sie haben sie doch nicht mehr alle. Herr Dorfmann, ich bitte Sie. So, helfen Sie mir doch. Herr Schröder, bleiben Sie ganz ruhig. Alles gut. Wir stehen Ihnen selbstverständlich zur Seite. Ja. Sehen Sie, Schröder, Sie spazieren über Leichen. Sie ja endlich. Waren wir verabredet? Ich muss mit Ihnen reden. Ich will rein! Fetter Eisenriegel mit vorhängendem Schloss. Muss sein. Hier, direkt gegenüber, da haben irgendwelche Idioten die Fenster eingeschmissen. Da waren die Leute noch nicht mal ausgezogen. Ja, Mesut ist gnadenlos gescheitert beim Versuch, ihren Mann auf eine vernünftige Betriebstemperatur runterzukühlen. Wenn Sie hier noch 100 Mal angedackelt kommen. Ich bin nicht mit von der Partie. Wer denn soll die Kohlen gefälligst selbst aus dem Feuer holen, die er reingeschmissen hat? Lassen Sie mich in Ruhe. Sie könnten uns helfen. Sehr sogar. Ich gehe sofort rein. Es ist nicht unbedingt ein Vergnügen, in einem Haus zu wohnen, wo drumherum alle Leute wegziehen. Wo ein Haus nach dem anderen zu Staub zerfällt. Aber mein Mann ist der Überzeugung, wir müssen hierbleiben. Weil das politisch wichtig ist. Zeichen setzen und so. Kann ja sein, aber wenn ich dann meinem Kind in die Augen sehe, dann weiß ich, es gibt Wichtigeres. Und Bülent? agitiert die Basis, macht Networking, sitzt sich auf Politversammlungen den Hintern platt, fummelt an diesen bekloppten Terrarien rum oder hockt am Schreibtisch und saugt sich revolutionäre Ideen für die revolutionäre Befreiung aus den Fingern. Naja, also soweit ich weiß, war ja sein Buch durchaus ganz erfolgreich. Ja, das erste. Das war ja auch total dicht dran an ihm. Die Geschichte seiner Kindheit. Anatolien, harter Schnitt, Deutschland. Das hat die Leute mitgerissen. Ich übrigens auch. Wie lange ist das jetzt her? Auch schon wieder 10-12 Jahre. Und bei dem Geschreibsel danach, da ging es nur noch um Geseier, wenn Sie mich fragen. Um riesengroße Lösungen für Fragen, die keiner gestellt hat. Heißt, das, was er schreibt, kriegt er selbst nicht auf die Kette. Der hat nicht mal gemerkt, wie damals wegen dieser fanatischen Schreiberei seine erste Ehe in die Brüche ging. Und die zweite ist auf dem besten Weg dazu. So. Und jetzt muss ich mich um meinen Süßen hier kümmern. Ach so, das interessiert Sie vielleicht. Im Fall der alten Frau Hoffmann wird jetzt wegen Mord ermittelt. Die Obduktion ist so gut wie durch. Haben Sie mir endlich was mitzuteilen? Herr Arslan, ich bin Hagen Lühlsdorf von ThyssenKrupp Steel. Kommen Sie zur Vernunft. Ihre Aktion ist vollkommen sinnlos. Sie können langfristige Verträge nicht einfach kippen durch einen Tollwutanfall. An diesen Vereinbarungen waren alle beteiligt. Die Stadt, unser Aufsichtsrat und auch mehrere Bürgergremien. Ein demokratisches Verfahren. Mag sein, aber Sie haben nicht mit meiner Uneinsichtigkeit gerechnet. Schluss mit dem Unsinn. Das SEK hat Ihr Versteck umstellt. Bloß noch ein paar Sekunden, dann erfolgt der Zugriff. Was reden Sie denn da, Herr Lühlsdorf? Bitte mischen Sie sich nicht in die polizeiliche Arbeit ein. Seid ihr wahnsinnig? Dieses Viech hockt auf meiner Brust. Dem Schröder geht's nicht gut. Geht's gar nicht gut. Herr Arslan, hier spricht Ihr Oberbürgermeister. Ich kenne Sie zwar nicht persönlich, aber... Wenn Sie ein einziges Mal bei einem dieser Abende gewesen wären, die Ihr Bürgerbeteiligung nennt, dann würden Sie mich kennen, Herr Daufen. Und zwar ziemlich persönlich. Ich habe Ihnen im Namen des Verbandes türkischer Gewerbetreibender vorgeschlagen, in einem Bruckhausener Innenhöfe einen Gewerbehof zu installieren. Handwerker, Kreative, Gemüsehändler, statt die Gebäude einfach abzureißen. Aber Sie halten es nicht mal für nötig zu antworten. Sie wollen ja eine Gesamtlösung, eine Endlösung sozusagen. Also nee, das geht entschieden zu weit. Der Mann ist doch nicht zurechnungsfähig. Herr Daufen, geben Sie um Himmels Willen nach. Es geht um mein Leben. Also leid mir das tut. Herr Schröder, wir sind an die demokratischen Spielregeln gebunden. Die Sondersitzung des Rates ist bereits einberufen. So Herrn Aslans Immobilie unangetastet zu lassen, ist, wie gesagt, möglich. Aber wenn er eine schriftliche Zusicherung will mit Amtssiegel und allem, das dauert einen Augenblick. Jetzt tun Sie doch nicht so, als hätten Sie alle Zeit der Welt, Mann. Die Deadline ist in genau 9 Tagen. Dann läuft die Frist ab. Bis dahin müssen alle Häuser im Abrissgebiet glatt sein. Sonst müssen Sie die Fördermittel zurückzahlen. Sagen Sie mal, ist eigentlich meine Frau bei euch im Büro? Weiß sie, was ich hier durchziehe? Sie weiß es, aber sie hat uns erklärt, dass es sie nicht interessiert, was Sie da veranstalten. Interessiert sie nicht? Das sieht nicht nach Applaus aus. Hey, Moment mal. Sie wollen mich nur verunsichern. Der nächste Zettel steckt im rechten Radkasten von meinem Auto vorne. Und nicht, dass ihr auf die Idee kommt, die Bude hier zu stürmen. Dann ist auch das zweite Skorpionmädchen am Start und der Schröder schneller tot, als ihr gucken könnt. Wunderbar, Grete. Zeigen Sie mal her. Ich habe genau wie meine Skorpione kein Ohr für schöne Argumente. Ich will Taten sehen. Ihnen bleibt noch eine halbe Stunde, dann habe ich die schriftliche Zusicherung. Sonst schlägt die Skorpion-Dame zu. Wickeln Sie einen Stein in das Dokument, wenn es unterzeichnet ist, und schmeißen Sie es hier oben in die Nachbarwohnung. Greve, machen Sie mal handymäßig ein Foto von dem Zettel und mailen Sie es dem Krisenstab. Mein Gott, dieses Thyssen-Stadt-Kartell, die geben mich glatt auf. Sind bereit, mich zu opfern, nur um Zeit zu gewinnen. Der Mohr hat seine Pflicht getan. Der Mohr kann draufgehen. Aslan, ich mache Ihnen ein Angebot. Aber nehmen Sie erstmal das Biester von meiner Brust. Weil Sie nämlich was anbieten wollen, Herr Schröder. Ich spiele auch ohne diese braune Giftspritze mit. Ich habe nachgedacht. Vielleicht haben Sie ja recht. Ich bin zwar nicht davon überzeugt, dass man Bruckhausen komplett hätte erhalten können, aber doch einen ansehnlichen Teil. Und da könnte man städtebaulich richtig was draus machen. Man müsste bloß mit Thyssen die Zweckbindung der 35 Millionen Spende neu verhandeln. Hey, das sind ja ganz neue Töne. Ja, so neu nun auch wieder nicht. Habe ich vor 2-3 Jahren schon vorgeschlagen. Natürlich erfolglos. Jedenfalls, wenn Sie mir jetzt das Viech da von der Brust nehmen, kriegen Sie von mir keine Anzeige wegen Freiheitsberaubung. Ich weiß zwar nicht, ob Ihnen das was nützt. Sie verarschen mich doch, oder? Herr Aslan, Sie wissen genauso gut wie ich, dass das Theater hier jeden Augenblick zu Ende ist. Wenn das SEK hereinspaziert kommt, dann können Sie Ihre Skorpione vergessen. Ich verlange, dass Oberbürgermeister Daufen sich mit Fernsehleuten auf der Straße aufbaut und öffentlich erklärt, dass unser Haus und die letzten drei auf der Heinrichstraße stehen bleiben. Diese 4 Häuser, wie gesagt, Herr Aslan, daran soll es doch nicht liegen. Aber selbst wenn Ihr Haus stehen bleibt, da werden Sie doch nichts mehr von haben. Was denken Sie denn? Sie wandern auf direktem Weg hinter Gitter. Aber von Bruckhausen bleiben ein paar Szenen stehen. Als Mahnmal. Herr Aslan, wenn Sie jetzt aufgeben, haben Sie noch eine reelle Chance, mildernde Umstände zu bekommen. Vielleicht sogar Bewährung. Ja, das Spiel auf Zeit jedenfalls, das haben Sie schon verloren. Auch in den EU-Behörden sitzen Menschen. Natürlich werde ich eine Fristverlängerung erwirken können, wenn höhere Gewalt die fristgerechte Fertigstellung vereitelt. Oder sowas wie Sie, ja? Wenn Sie arbeiten mir doch geradezu in die Hände. Sie wissen ja, dass wir zeitlich hinterherhinken. Willkommene Gelegenheit, noch ein paar Monate rauszuschinden. Moment mal, ich leg's mal zur Seite. Geht besser mit 2 Händen. Aslan, hören Sie auf! War's okay? Oder sollen wir nochmal? Ich könnte auf jeden Fall noch mehr Todeskampf auflegen. Hey, Moment. Was hier? Mit welchem Handy haben Sie zu... Was war das denn gerade? Das frage ich Sie. Opfer und Täter unter eine Decke gekrochen? Alter Schwede, der Schröder. Perfekte Taktik. Klasse durchexerziert. Da sehen Sie, was für fähige Mitarbeiter wir haben. Da soll mir noch mal einer sagen, Duisburg ist am Ende. Jedenfalls können wir dieses missratene Intermezzo ja wohl als erledigt betrachten. So, und jetzt, Reinhard, die Bagger sollen sofort die Arbeit wieder aufnehmen. Und zwar zackig. Ich möchte, dass da kein Stein mehr auf dem anderen bleibt, ja? Wir brauchen jetzt vollendete Tatsachen. Und zur Not müssen wir einfach noch 2-3 Abrissfirmen mehr ordern. Polizei! Mit erhobenen Händen hier rüberkommen! Weiße Fahne! Weiße Fahne, Mann! Scheiße! Könnt ihr die überhaupt sehen bei eurem verdammten Nebel? Ganz langsam rüberkommen! Moment! Moment, Moment! Ich muss doch mal mein zentroides Mädchen einpacken. Moment! Wo ist die? Wir können die Hände jetzt runternehmen. Ein rumirrendes Skorpion im Park. Kurz vor der Eierablage. Das ist das, was von Bruckhausen bleibt. The distant firelight burns bright, wondering why it's only after. Hallo Maren, schau mal unter den rechten Blumenkasten. Bruckhausen am 14. Februar, hallo Maren, wollte schnell tschö sagen. Ich habe alles gegeben, volles Risiko, aber hat keinen Zweck. Ich bin raus. Kampf gegen Windmühlen, Flügel 7 ewig lange Jahre lang. Erst das Haus gekauft, saniert, renoviert, dann klatschen die uns diesen Abrissbeschluss vor die Brust. Und trotzdem halten wir durch und merken nicht, wie wir uns die Ehe kaputt streiten. Der Kampf ist einfach nicht zu gewinnen. Aber ich wollte es nicht wahrhaben. Genau wie mit meiner Schreiberei. Brückhausen kann ich nicht halten. Und jetzt kann mich auch keine mehr halten. Nicht du, nicht die Schreiberei, nicht Brückhausen. Maren, ich habe Angst. Ich habe Angst, dass ich mich nicht mehr unter Kontrolle habe, manchmal. Angst, dass ich meine Beißhemmung ganz verliere. Ich will nicht zum Mörder werden, verstehst du? Also bin ich weg jetzt. Komm mich mal besuchen, okay? Bülent. Warte mal, 14. Februar? Also 3 Tage vor der Aktion. Scheiße, der hat voll genau gewusst, das geht in die Hose. Moment mal, hier kommt gerade der Laborbefund im Nachgang der Autopsie rüber. Endlich. Hier, die Thrombose, die bei der alten Hoffmann zur Lungenembolie geführt hat, ne? Die wurde ausgelöst durch eine Überdosis Aprotinin. Aproti was? Blutgerinnungsfördernd. Vor 5-6 Jahren vom Markt genommen. Wegen strittiger Nebenwirkungen. Jedenfalls ist das ein Zeug, wo man nur drankommt, wenn man längst abgelaufene Altbestände abgreifen kann. Muss also jemand vom Fach sein. Das schränkt den Täterkreis ja auf angenehmste Weise ein. Quasi schon umzingelt. Feinend Motiv gibt es auch. Die Hoffmann hatte richtig Geld. Das hätte ich Ihnen auch ohne polizeiliche Ermittlungen sagen können. Sie sollten sich mal vornehmen zurückhalten, Herr Schröder. Immerhin haben Sie besagte polizeiliche Ermittlungen nicht unerheblich durcheinandergebracht, um nicht zu sagen behindert. Was immerhin strafrechtlich relevant ist. Behindert? Ja. Befördert. Schließlich habe ich Bewegung ins Spiel gebracht, habe ihm einen Strohhalm hingehalten. Ja, und prompt hat er danach gegriffen, um sich aus dem Sumpf zu ziehen. Darüber wird noch zu sprechen sein. Erstmal zurück zu Frau Hoffmann. Auch wenn ich nur ein Büromensch bin. Ein paar von den Bewohnern kenne ich dann doch auch persönlich. Als Verlegerin hatte sie über die Jahre ein kleines Vermögen zusammengespart, wie sie mir stolz erzählt hatte. Mehrere Sparbücher. Aber Angehörige hat sie keine. Sowas ist zwar eigentlich nicht meine Baustelle, aber hört sich interessant an. Wird noch runder. Bülent Arslan hat mir erzählt, dass seine Frau die Hoffmann in den letzten Wochen aufopferungsvoll versorgt hat. Brauchen Sie dafür nicht einen Durchsuchungsbeschluss oder sowas? Nee, in dem Fall nicht. Gefahr im Verzug. Nennen Sie es von mir aus Verdunklungsgefahr. Was haben Sie in unserem Badezimmer verloren? Ich möchte jetzt mal wissen, was das Ganze hier soll. Das kann ich Ihnen ganz genau sagen, wenn ich gefunden habe, wonach ich suche. Ich werde sofort mit meinem Anwalt... Anwalt? Ach, das macht Sie natürlich ziemlich verdächtig, hm? Aber ich bin sowieso gleich weg. Nur noch die Mülltonne. Wo finde ich die? Raus hier! Sie haben kein Recht! Aber ich bin schneller als Recht und Gesetz. Hoppla. Wer sucht, der findet Aprotinin. 2 angebrochene Schachteln. Das ist doch seit 5 Jahren vom Markt. Deshalb ist es ja auch im Müll gelandet. Und die Hälfte der Spritzen rausgenommen. Mindestens. Und nicht hier im Müll. Also zum Einsatz gebracht. Und womöglich war die Apotheke, wo sie arbeiten, in Sachen Entsorgung abgelaufener oder verbotener Medikamente nicht die allergründlichste. Und sie wussten natürlich, was da für Leichen im Keller schlummern. Frau Arslan, Sie sind vorläufig festgenommen wegen des dringenden Verdachts, Frau Hoffmann ermordet zu haben. Ich will sofort meinen Anwalt sprechen. Wenn Sie mir die Nummer sagen, rufe ich sofort an. Aber das kann ich Ihnen schon mal sagen. Die Indizienlage ist erdrückend. Bei der Obduktion von Frau Hoffmann wurde Aprotinin nachgewiesen. Und wir haben in Sachen Testamentseröffnung... Scheiße, ja! Das war nicht nur wegen dem Geld. Ich meine, klar. Ich hätte mir für Erjan und mich auf einen Schlag eine Eigentumswohnung leisten können. Und zwar nicht in Bruckhausen. Richtig weit weg. Hätte Bülent hier in Ruhe in seiner Political Correctness Hütte versauern können. Aber das war's nicht. Wenn sie gesehen hätten, wie die Frau... Scheiße, die war wirklich fertig. Mit sich. Mit der Welt und allem. Bloß eben nicht mit der Wohnung. Hat echt gelitten, die haben sie... mit ihrem Viertel gleich mit abgerissen. Und das wollte ich einfach nur... Hört sich, weiß ich nicht. Vielleicht pathetisch an, aber ich wollte dieses verdammte Leiden verkürzen. Das war einfach nicht mit anzusehen. Ich muss sie trotzdem festnehmen. Und mein Sohn? So, Herrschaften, wir sind dann durch die Tür. Na dann, weiterhin froh schaffen. Herr Daufen! Hat Herr Daufen sich schon aus dem Staub gemacht? Geben Sie mal her Ihren Zettel. Das muss direkt an den OB. Herr Daufen, da ist noch was für Sie. Ja, was gibt's denn so Dramatisches? Hier, das Fax, das hat mir die Sekretärin gerade in die Hand gedrückt. Die EU hatte doch noch mal Kontrolleure geschickt. Sie werden sich erinnern? Ja, klar. Ist doch noch keine 3 Wochen her. Und? Bei den Bodenproben. Ja. Extrem belastet. Allesamt. Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Die Schwerindustrieemissionen, die über die Jahrzehnte in Bruckhausen eingetragen worden sind. Ja, sicher. Thyssen-Hochöfen, Kokerei, Stahlwerk, weiß doch jener. Alles nur einen Steinwurf entfernt. Aber unsere Gutachter... Ja, aber auch nur die. Die fühlten sich wahrscheinlich nicht zu Unrecht unter Druck, das Ganze abzunicken. Also haben sie womöglich bloß an der Oberfläche gekratzt. Aber jetzt, wo man in den Abrissgruben Proben ziehen kann. Auf alle Fälle ist klar, im Abrissgebiet muss der Baugrund auf weite Strecken tiefgreifend abgetragen und entsprechend entsorgt werden, wenn wir eine Grünfläche dahin pflanzen wollen. Das gibt's doch alles nicht. Wissen Sie, was das bedeutet, Schröder? Unsummen. Obendrauf. Und bis der Boden abgetragen ist, das sprengt jeden Bewilligungszeitraum. Inklusive sämtlicher nachverhandelter Fristverlängerungen. Und selbst wenn wir es schaffen, den Dreck wegzukriegen, haben wir ja noch nicht ein Gänseblümchen gepflanzt. Das ist der Wahnsinn, Schröder. Das heißt... Auch die EU-Gelder... Keine Chance. Der Bruckhausen-Rückbau ist gestorben. An die Wand gefahren. Und die Stadt? Pleite. Häuserkampf. Kriminalhörspiel von Ulrich Land. Gefördert durch die Kunststiftung NRW. Es sprachen Bülent Mürtüz Yolcu, Bose Franziska Trögner, Schröder Stefan Schasch, Maren Tanja Wethorn, Thalhammer Ulf Schmidt, Daufen Jörg Hartmann, Lülsdorf Gerd Grasse, Mesut Hüseyin Ekici, Ercan Juli Reiling, Ton und Technik Alexander Brennecke und Susanne Bayer, Regieassistenz Cordula Dickmeis. Regie Sven Stricker. Produktion Deutschlandradio Kultur 2040. Nun haben wir noch einige Hörspiel- und Feature-Tipps für Sie. Wer geht zuerst ist der Titel eines Hörspiels von Ricarda Bethke, das Sie am Mittwoch um 21.30 Uhr hören können. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen Albrecht und Betty, ein altes Paar. Fast wäre Betty im Krankenhaus gestorben, aber Albrecht hat sie nach Hause geholt. Beide wollen noch vieles klären, bevor es zu spät ist. Wie bringt man sich schonend die Wahrheiten bei, die nach dem Krieg und später zwischen Ost und West oder einfach in der Liebe offen geblieben sind? Das einzige Kind lebt in Amerika, so bleibt die Einsamkeit im Hochhaus, eine gealterte Zweisamkeit, die letzte Zärtlichkeit im Ehebett. Das Hörspiel erzählt von der Prosa des Alterns und dem Ende der Illusionen. Kaffee? Soll ich noch was holen? Apotheke? Guck mal, meine Schuhe. Die rechte Sohle ist gebrochen. Das Sollbrechen, absichtlich, das ist eine Sollbruchstelle. Lass mal, bleib mal da, erst mal ankommen. Das Leben hat genug Sollbruchstellen, siehst du ja jetzt ich. Ja. Selbst das Paradies hat eine Sollbruchstelle. Ja. Ein Biss in den Apfel und das Paradies ist weg. Und es gingen ihnen die Augen auf. Und sie konnten Gut und Böse unterscheiden. Ja, wie die im Osten, als sie Westen wurden. Ja, hättest ja bleiben können damals im Osten, in deinem Paradies. Ach, Albrecht, nicht schon wieder. Die hatten am Ende dort mitten in die Gesellschaft den Baum der Erkenntnis gepflanzt. Was? Ach, Blödsinn. Na, den Intershop. Die Frau hat probiert und hat gesagt, ey Adam, probier doch auch mal. Und bums, haben sie die Erkenntnis gehabt, dass sie nackt sind. Ja, siehst du, die Evas, ja. Und dann haben sie sich rausschmeißen lassen oder sind abgehauen, wie ich und du. Ja, wie du und ich und die Ilse, die Paula. Nur die Edith nicht. Die ist geblieben. Manchmal kommt es mir so vor, als ob jeder so eine Sollbruchstelle hat, an der er eingeht, schließlich. Und wie geht's dann bloß denen, die noch irgendwas machen wollen und plötzlich merken, dass das Leben gleich rum ist? Es geht ja so weit, dass viele unbedingt ihren besten Feind überleben wollen. Hab ich ein Glück, dass du meine beste Freundin bist. Wer weiß. Betty. Was? Wollen wir nun dran denken oder wollen wir nun nicht dran denken? Planen wir, was wir machen, wenn einer übrig ist, oder planen wir nicht? Wer geht zuerst? Hörspiel von Ricarda Bethge mit Gudrun Ritter und Klaus Manchen am Mittwoch um 21.30 Uhr. Am Sonnabend um 18.05 Uhr gibt es eine Ursendung, Syria FM von Julia Thieke. Sie heißen Syrische Brisen, Radio Seele, Unser Land FM oder Radio für alle. Über 20 syrische Radiosender sind in den letzten 3 Jahren entstanden, mit Mitarbeitern in Syrien und Studios im Ausland. Angetrieben vom Wunsch nach friedlicher Veränderung wollen die meisten jungen Radiomacher dem Klang des Krieges etwas entgegensetzen, die Stimme erheben, informieren, endlich frei sprechen. Über das Internet, per Satellit und mit nach Syrien geschmuggelten Antennen überwinden sie im Radioraum Grenzen, verbinden Exil und Heimat. Die Autorin hat über den Zeitraum 1 Jahres syrisches Radio gehört und die Macher in Berlin, Istanbul und Gaziantep besucht. Radio, okay. Only Radio, yeah, it's okay. Mace lacht. Sie sitzt mir gegenüber auf einem Sofa. Neben ihr Miran, der Kollege aus der Morgenshow. Wäre Mace nicht beim Radio, sondern im Fernsehen zu sehen, brächte sie ihre Eltern in Gefahr. Die leben nämlich in Raqqa, der nordsyrischen Stadt, die seit Mitte 2013 in den Händen des sogenannten Islamischen Staats ist. Islamischer Staat, ISIS, IS, auf Arabisch auch Daesh. Daesh will kill my parents. I can't do something. I can't. Let me tell you something. I want to return to Raqqa to see my father, but I can't. Really, I can't. They know that I am working in radio. They will kill me. Syrien ist in viele unterschiedliche lokale Situationen zerfallen. Von Dorf zu Dorf ändern sich Machtverhältnisse, Fahnen, der Grad der Zerstörung, die Stimmung, die Regeln. Before time, I have. A whole, a huge life. Actually, I'm an actor before that. Statt der ersehnten Schauspielkarriere heißt es nun für Miran überleben. I want to be a star, but now it's difficult. It's so difficult because I want to make a life just for me and for my parents. Just. I think a little of people outside of Syria know about our suffering inside, but if they know, they can do anything. This is the problem. Und Mace sagt, dass Menschen zwar um Syrien trauern könnten, aber handeln müssten eben die Regierung. Only government can do something for us, and people, I think they can do anything. Maybe they are crying or sad about us, but. Radiowellen bewegen sich frei, über Grenzen hinweg, an Checkpoints vorbei, durch Granatenbeschuss hindurch. Durch unbeleuchtete Straßen, kühle Nächte und unerträglich heiße Tage. Über Wüsten und Städte hinweg, vorbei an Gebetsrufen, Wehklagen und Freudengeschrei. Unter Fassbomben hindurch, zwischen Giftgasschwaden. Romantiker. الفكرة الأساسية من إني نعمل راديو هي كانت حاجة الناس لهذا الموضوع. Die Idee für ein Radio entstand aus der Notwendigkeit heraus. وفات الجيش الحر على مدينة حلب والنظام رد بطريقة سيئة جدا إنه هو قطع الإنترنت وقطع التلفزيونات وقطع. Als die freie syrische Armee Teile meiner Heimatstadt Aleppo einnahm, stellte das Regime im Gegenzug den Strom ab und das Internet. Ich habe damals selbst die Bombenangriffe gehört, aber keiner wusste so richtig, was passiert. Syria FM, Feature von Julia Tieke, am Sonnabend, dem 28. Februar um 18.05 Uhr. Am nächsten Montag um 21.30 Uhr gibt es einen Krimi, für den Sie sich, um in den vollen Hörgenuss zu kommen, einen Kopfhörer bereitlegen sollten. Denn wir stellen Ihnen diese Geschichte, die auch literarische Vorlage für den Hollywood-Klassiker Verdacht von Alfred Hitchcock war, in 3D-Kunstkopf-Stereophonie vor. In der Produktion von Regine Arim spielen Gerd Warmeling, Boris Aljinovic, Chris Pichler, Martin Seifert und andere. Diese Ohnmachten passieren Ihnen häufig in letzter Zeit? Ja, Doktor. Immer öfter. Haben Sie mich untersucht? Warum sagen Sie nichts? Lena. Was ist mit mir? Sagen Sie mir die Wahrheit. Wir wussten doch immer, dass es eines Tages... Und jetzt ist es soweit? Es tut mir leid. Wie lange noch? Schwer zu sagen. Ein Monat oder zwei. Und man kann nichts mehr dagegen tun? Ich fürchte, nein. Das sehr wehtun. Johnny, du bist schon zurück. Ich hab dich gar nicht kommen hören. Hast du das gehört, was mit Biggie passiert ist? Ja, natürlich. Es steht ja ausführlich in den Zeitungen. Wie fahrlässig von ihm. Erinnerst du dich noch an den Anfall, den er neulich bei uns gehabt hat? Ich habe ihm immer gesagt, dass er die Finger vom Alkohol lassen soll. In den Zeitungen steht... Biggie wurde von einem Mann begleitet. Kannst du dir vorstellen, wer das war? Nicht den geringsten Schimmer. Sie schreiben, der Mann sei vermutlich auch Engländer gewesen. Tatsächlich. Keine Ahnung, was für zwielichtige Freunde Biggie hatte. Und wie war es bei dir in London? Konntest du die Angelegenheit mit Alec klären? Ja, sicher. Im Grunde war es nur eine Lappalie. Weiß auch nicht, warum ich mich unbedingt persönlich sprechen wollte. Du hast im Club gewohnt? Ja, natürlich. Wie immer, Darlingchen. Verdacht, Kriminalhörspiel in 3D-Kunstkopf-Stereophonie nach dem Roman Before the Fact von Francis Iles am nächsten Montag, also am 2. März um 21.30 Uhr. Zu guter Letzt haben wir noch einen Veranstaltungstipp für Sie. Am Sonntag, dem 1. März, stellen wir Ihnen im Hörtheater Franz in der Berliner Kulturbrauerei das Kriminalhörspiel Hab und Gier nach dem Roman von Ingrid Noll in einer Produktion von Judith Lorenz vor. Die Kulturbrauerei befindet sich im Berliner Stadtbezirk Prenzlauer Berg, Schönhauser Allee Nummer 36. Beginn der Veranstaltung 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Und bis zum Beginn von Studio 9 Kompakt ist noch etwas Zeit, meine Damen und Herren. Gelegenheit, Ulrich Land, den Autor unseres Krimis Häuserkampf, als Klangkünstler vorzustellen. In Zusammenarbeit mit den Komponisten Rilo Schlimiorz und Pedro Lopez entstand 2005 für Deutschlandradio Kultur die Produktion Sprache, die schreitet so tönend, Hölderlin, eine Klangpoesie im Turm. Der Turm des Dichters Friedrich Hölderlin, in dem er 36 Lebensjahre verbrachte, verwandelt sich in einen inneren Turm, seine Sprache in Musik. Hier ein Ausschnitt.